bitter Wind mit Stärke 10. Das Schiff schwankt hin und her. Am Himmel ist kein Stern zu sehen. Es tobt das wilde Meer. Wo seht ihn an, wo seht ihn an? Dort zeigt sich der Klabauter Mann. Doch wenn der letzte Mast auch mit, wir fürchten uns nicht. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Kein Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verwittern. Kein Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde geht und die Welt sich aus den Angeln legt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Kein Angst, Rosmarie. Die Welle spülte mich von Bord. Da waren wir nur noch zwei. Und ein Taifun riss mich in Bord. Ich lachte nur dabei. Dann zog ich mir die Jacke aus und holte alle Beine raus. So tun Matrosen ihre Pflicht und fürchten sich nicht. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Kein Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Kein Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde bebt und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Kein Angst, Rosmarie.